Irgendwann ging auch der kräftigsten Maus die Puste aus. Der überaus starke Mäuserich Willibald. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Der einen besonders langen Mauseschwanz hatte, schaffte es 32 Mal. 33. Alter. Die Erde zu umrunden. So lebten die Mäuse in dem großen grauen Haus, fraßen, spielten und machten vieles gemeinsam. Lillimaus trödelte in der Nähe des Kochherdes herum, sie blickte sehnsüchtig zum Mäusehimmel empor. Wie gut das riecht. Nur einmal hoch in den Mäusehimmel. Moment mal, das riecht ja heute ganz anders. Was ist denn da los? Das riecht nach... Es roch nach Gras und nach Grün. Lillimaus näherte sich der Tür, die zum Garten hinausführte, von der Küche aus. Erst als sie schon ganz dicht davor stand, da sah sie, dass die Tür zum Garten nicht festgeschlossen war. Ein Schrecken durchfuhr sie, heiß von der Schwanzspitze bis in die Schnurrbarthaare. Die Tür, die Küchentür, die Tür zum Garten. Was ist mit der Gartentür? Sie steht offen. Jetzt können die Igel rein und die Eulen und uns fressen. Für einen Moment waren alle Mäuse starr vor Schrecken. Dann aber... Geh da sofort von meinem Loch weg. Lass mich durch. Das ist mein Mauseloch. Aua, von dem Schuh! Sie blieben versteckt bis zum nächsten Abend. Erst dann wagte sich der Mäuse-Philipp aus seinem Versteck. Mal gucken, ob die Tür immer noch offen ist. Vorsicht. Gott sei Dank. Zu. Kommt alle raus! Heute ist die Tür zu! Also das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir wollen daher beraten, was geschehen soll. Das sage ich, weil ich ja der von euch gewählte Präsident bin, der bis 99 zählen kann. Den Mäuse-Georg hatte das Rudel zum Präsidenten gewählt. Er sorgte dafür, dass jede Maus bei den Beratungen zu Wort kam. Wenn alle ihre Meinung gesagt hatten, dann wurde abgestimmt. Daher konnte er alle Zahlen bis 99. Das reichte immer. Wenn am frühen Morgen die große Uhr im Wohnzimmer 7-mal schlug, mussten alle Mäuse geschwind in die Mäuselöcher, denn dann dauerte es nicht mehr lange, bis die Menschenköchin erschien. In dieser Nacht nun, als der Präsident gerade zur großen Beratung aufgerufen hatte, da verbreitete Mause-Hugo eine fürchterliche Neuigkeit. Denkt euch nur, eine große getigerte Katze soll um unser Haus herumschleichen. Oh, gefährlich. Also immer mal mit der Ruhe. Ich als euer Präsident. Mein Großvater hat erzählt, dass sein Großvater von einer Katze erwischt worden ist. Oh, nee. Er soll gerade auf der Fensterbank gesessen und den Mond angesungen haben. Was hat die Katze denn gemacht mit dem Großvater von deinem Großvater? Sie hat ihn mit Haut und Haaren aufgefressen. Lass doch endlich die alten Geschichten. Überlegt lieber, was wir machen, wenn die große getigerte Katze in unser Haus eindringt. Ja, wir werden gründlich beraten und dann abstimmen. Ich als euer Präsident zähle dann die Stimmen aus und dann... Lange Beratungen, natürlich. Anderes zählt dem Präsidenten wohl nicht ein. Lange Beratungen wären unser schnelles Ende. Genau. Auch wenn er so dick ist. Ein Präsident lässt reden und reden und abstimmen, dann zählt er und zählt. Und wenn er endlich fertig ist, dann hat die Katze uns längst gekrallt und aufgefressen. Da sind wir sicher. Lillimaus, soll schweigen. Wer weiß, vielleicht haben wir den ganzen Schrecken nur ihr zu verdanken. Ihr zu verdanken? Nur sie hat gesehen, dass die Tür zum Garten nicht geschlossen war. Das stimmt. Wie kommt es, dass wir das nicht auch gesehen haben? Ja, warum nicht? Wir waren doch auch in der Küche. Da hat er recht. Ich will es euch sagen. Ich nehme an, dass Lillimaus selbst die Tür geöffnet hat. Warum soll ich das tun? Weil du keinen anständigen grauen Pelz hast. Sehr wohl. Weil du weiß bist. Wie die Kacheln in der Küche. Weil du hässliche rote Augen hast. Du gehörst gar nicht zu uns. Du hast die große getigerte Katze angelockt. Eine weiße Maus, das weiß doch jedes anständige Mäusekind, fällt doch schon von Weitem auf. Anständige, graue Mäuse dagegen fallen nie auf. Lillimaus, du bist eine Gefahr für uns alle. Lillimaus ist ein Albino. Du hältst den Mund, auch wenn du der Präsident bist. Aber ein Albino hat doch nun mal keinen Farbstoff im Fell. Und ist deshalb weiß und hat rote Augen. Lillimaus soll den Mund halten. Richtig. Und der Präsident auch. Mit dem dauert alles viel zu lange. Der schwätzt und schwätzt und jeder will sich wichtig tun. Wir brauchen kein langes Gerede. Genau. Wenn einer alleine bestimmt, geht alles schneller. Ruckzuck. Wir brauchen keinen Präsidenten. Was wir hier brauchen, das ist ein Mäuseboss. Basta! Dann wird alles sicherer. Ruckzuck. Keine Maus braucht mehr die Katze zu fürchten.